Ey, guck mich an, ich trag kein Gucci-Mantel, frag mich nach dem Preis, 50 Riesen, ich hab bar bezahlt und ich geb mir keine Mühe gegen dich. Du bist ansatzweise Rapper, aber überwiegend Bitch. Ich guck auf dein Foto, wenn ich down bin, um zu lachen. Nigga, streng dich an, doch fuck das, während ich die Runde mache. Rauch ich Ready-Made Guns, deine Schwester und deine Mom in meinem Bett. Es gibt mehr Dreier als in der NBA Punk ist. Ist okay, ich bring den West Coast Shit und du Bitch bist begeistert wie der Exorzist. Ich hab Cash und Chicks und wenn du mich abfuckst, dann lade ich die Tag und kill dich straight per Headshot. Ich bin Pop und Waffenart, trage Bling-Bling, Accessoires. Gehe nachts durch deine Hürde und dreh ein Ding wie Achterbahn. Ich bin der King in Sachen harter Gangster-Rap wie Sunnyboy. Und mach Klick, Klick, Klaus, du zu Mami läufst. Besser, Southside, Sunshine, Blue.